Stadion das ganze Jahr. Da steigt bei uns die Party ganz klar. Ein Dachspiel, es wird echt schön. Und alle Fans rufen laut: Es geht! Wir haben Spaß die ganze Zeit und sind für jeden Torschuss bereit. Eine Menge Fans sind gut dabei, denn das Spiel von der Eintracht ist einwandfrei. Wir sind die hessische Fans und wer die Eintracht kennt, der weiß, jetzt geht es los, da sind wir gnadenlos. Wir sind die hessische Fans. Also guck mal, da alle fliegen, Hand geht. Die Bämpel voll und alle Fans finden das echt toll. Ihr seid die beste Mannschaft, die es gibt. Piep, piep, piep, die Eintracht hat uns lieb. Ein gutes Spielchen, das ist okay. Die Bubo und Mädchen, die rufen: Hey, hey! Es gibt keine bessere Mannschaft im Land. Die Eintracht bringt uns total um den Verstand. Wir sind die hessische Fans. Und wer die Eintracht kennt, der weiß, jetzt geht es los, da sind wir gnadenlos. Wir sind die hessische Fans. So hoch wie der Adler fliegt, so hoch nur die Eintracht sieht. Und auf dem Mars und dem Mond, bald schon ein Hesse wohnt, da werden wir nicht verschont. Mars und dem Mond, bald schon ein Herz.